Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, ich habe jetzt für eine schnelle Nummer das neue Mitglied des Landesschiedsgerichts hier. Der hat zwar gemerkt, dass ich es lieber mit Liebe haben möchte, aber so viel Zeit habe ich heute leider nicht. Stell dich nochmal für all die Leute, die dich nicht kennen, vor. Ja, mein Name ist Sandra Paun, bekannt als Luna-Pirat im Twitter und im Wiki. Bin Diplom-Sozialpädagogin, habe eine Ausbildung als systemische Familientherapeutin, Mediatorin, Supervision. Ja, bin 36 Jahre alt, habe eine 10-jährige Tochter, habe einen Mann, nicht verheiratet und lebe im Rheinkreis Neuss. Gut, das sind ja schon mal fast alle Informationen, die ich abfragen wollte. Dann geht's noch schneller. Das ist eine schnelle Nummer. Schiedsgericht, warum? Ich glaube, dass mich das auszeichnet, dass ich bei sachlichen Dingen keine Emotionen reinbringe und mich da auch selber gut zurückstellen kann und mich auf die sachlichen Themen dann konzentriere. Also quasi direkt objektiv, was als Richter erforderlich ist. Und Muffensausen gehabt, als es auf die Bühne ging? Ja, Wackelpudding in den Knien, ne? Was soll ich dir sagen? Also das ist mit einer der Hauptgründe, warum ich noch nie für irgendwas kandidiert habe. Nicht, weil mich die Ämter nicht interessiert haben, sondern einfach diese Hürde, auf ein Podium zu gehen und über mich selber zu sprechen, einfach für mich persönlich wahnsinnig hoch ist. Und ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich habe es, glaube ich, ganz gut gemacht und ja, war gut. Gut, ich sag mal, beim Schiedsgericht zu fragen, welche Ziele hast du bei diesem Amt, ist ein bisschen doof, aber wie stellst du dir die Arbeit jetzt mit deinen Kollegen vor in Zukunft? Konstruktiv, effizient. ja, also montags ist halt Treffen, so wie ich das gehört habe, um 19.30 Uhr im Mumble und wir gehen dann halt Anträge durch, ne, die dann halt gestellt wurden. Ja, und wie stelle ich mir da die Arbeit vor, dass ich mir dann halt die Anträge angucke, mir die rechtlichen Grundlagen mir raussuche und entsprechend dann Vorschläge mache an meine Mitkollegen und wir dann darüber beraten und entscheiden. Okay, also ziemlich, ich sag mal, normal, LSG. Du sagtest gerade, du hast Angst, auf Bühnen zu gehen. War das jetzt denn so eine Sache, wo du dir jetzt Wochen überlegt hast, ich mach das und hast dich selbst motiviert oder war es eher eine spontane Entscheidung, heute hochzugehen? Nee, also ich hatte mich schon die letzten Wochen damit auseinandergesetzt, dass ich gerne dieses Amt bekleiden würde. Habe mich nicht ins Wiki als Kandidat eingetragen, eben weil ich da doch Muffensausen hatte, mich da aufs Podium zu stellen und mich vorzustellen. Das heißt, letztendlich die Entscheidung, nicht das Amt zu bekleiden, sondern die Entscheidung, dann tatsächlich zu kandidieren, die ist dann heute eher so gefallen. Also ich würde das eher beschreiben, ich kam mir vor, als würde ich auf einem 10-Meter-Brett stehen und drüber nachdenken, springst du runter oder springst du nicht? Und bevor ich weiter gedacht habe, habe ich es dann einfach getan. So wie man sowas machen sollte. Ja gut, das war eigentlich auch schon alles, was ich wissen wollte, damit die Leute dich einfach mal kennenlernen. Ich habe jetzt 3 Minuten auf Uhr. War das jetzt zu kurz? Es war mir ein absolutes Vergnügen. Ja, perfekt, gut geworden. Also, Landesschiedsgericht, viel Arbeit. Ich wünsche dir viel Glück dafür. Ich wünsche dir, dass du dich an den Filmen nicht abreibst und dass du bei den Entscheidungen, wenn da Gemurre kommt, das gut überstehst. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.